Dass ein Kobold boshaft sein kann, das wissen wir. Auch, dass er Ordnung nicht sonderlich liebt und gerne ein bisschen faul ist, ist hinlänglich bekannt. Aber dass er auch eifersüchtig sein kann, wie, ja, ich finde überhaupt keinen Vergleich, das also musste der Meister Eder bei dieser Geschichte erfahren. Es war an einem kalten, regnerischen Tag. In der Werkstatt lief gerade keine von Meister Eders lärmenden Maschinen, und so war es derart still, dass man deutlich ein Miauen hören konnte. Bist jetzt du das, Pumuckl? Oder kommt das von draußen? Das dumme Gemaunze kommt von draußen. Das höre ich schon lange. Wie kannst du nur denken, dass das von mir kommt? Noch nie in meinem Leben habe ich gemiaut. Na, tu nur nicht so hochmütig. Das klingt ja ganz armselig. Da muss ich direkt nachschauen. Die Katze muss vor der Tür sitzen. Ja, ein ganz junges Kätzerl. Ja, wo kommst denn du her? Da rein möchtest. Da herinnen ist nichts für dich, kleine Katze. Nein, da ist überhaupt nichts für kleine Katzen, auch nicht für große. Geh wieder raus. Also wenn du nicht gleich rausgehst, dann ziehe ich dich an deinem Schwanz und an deinem dummen weißen Ohr. Nichts wird da gezogen. Doch, da wird gezogen. Schau her, die ist ja halb verhungert. Oh, wie es schnuppert. Was es da schon zum Schauen gibt. Alle Katzen schnuppern und alle Hunde schnuppern und alle Hasen schnuppern. Da käme man ja aus dem Schauen gar nicht mehr heraus von lauter Schnuppern. Ja, ganz zaundürr ist. Ich bin auch zaundürr. Jetzt sei doch nicht so giftig. Das kleine Tier ist doch nett. Ganz schneeweiß, nur die Pfoteln sind schwarz. Ja, und wenn meine Pfoteln schwarz sind, findest du das ganz und gar nicht nett. Wenn deine schwarz sind, dann sind schmutzig. Du wirst doch nicht behaupten, dass die Katzenpfoten sauber sind. Doch. Sie ist damit über den schmutzigen Hof gegangen. Jawohl, und jetzt geht sie... Ah, nein, die geht an meine Sägespäne. Nein, nicht an meine sauberen Sägespäne, da gehst du nicht hin. Ich möchte nur wissen, warum du dich so aufregst. Die Katz tut dir doch nichts. Und ob sie mir was tut, sie schleicht herum. Ich mag das Schleichen nicht. Du tust, als wär's eine Schlange, das kleine Kätzerl. Ja, Hunger hast. Komm, kriegst was. Ich hab eine Wurst. Mei, bis mir um die Füße rumschmeichelt. Das ist Schmeicheln, das ist es, wenn ich das schon höre. Schleichen und Schmeicheln. Wie ist irgendwem auskommen? Oder irgendwelche Leute haben das Viecherl einfach auf die Straße gesetzt, weil sie es loshaben wollten. Ja, und wir wollen sie auch gleich wieder loshaben. Aber wer sagt denn, dass ich's behalten möchte? Ich schreibe gleich nachher einen Zettel und mache ihn an die Hauswand. Aber jetzt kriegt sie zuerst was zum Fressen. Gell, Missel? So, komm her. Jetzt gehen wir dann in die Küche. Du trägst sie ja. Die hat doch selber Füße. Gleich 4 Stück. Mich trägst du nie und ich hab bloß 2. Aber du weißt, wo die Küche ist und die Katze nicht. Und von meiner Wurst kriegt die Katze nichts. Aber von meiner. Und ein Milcherl kriegst's auch. Hoffentlich habe ich noch genug da. Ein Milcherl und ein Wurstel und ein Katzerl und ein Zeiterl hat er plötzlich auch. Niemand hört zu arbeiten auf, wenn ich Hunger und Durst habe. Und ich habe Hunger und wie und Durst und wie. Und ich gehe jetzt auch in die Küche. Auf eigenen Füßen. Bitteschön, ich muss nicht getragen werden. Und ich esse jetzt die ganze Wurst auf. Jawohl. Die ganze Wurst auf. Mir ist schon völlig schlecht, völlig. Ich mag die Wurst nicht mehr essen. Ja, weil du es nicht mehr runterbringst. Das ist alles. Aber du kannst ja stehen lassen. Ich gehe jetzt schnell. Ich bleibe nicht mit der Katze alleine hier in der Küche. Ich bleibe ja, nicht mit ist der Katze mir auch alleine lieber. Hier in der Küche. Wer weiß, was du sonst noch anstellst. Komm nur mit in die Werkstatt. Und da machen wir die Tür zu. Ja, ich gehe in die Werkstatt. Ich bin krank. Ich muss mich in mein Bett legen, bevor sich die Katze hineinlegen kann. Ja, das tut die nämlich auch noch. Und dann werde ich ein Gedicht machen. Ein Gedicht, sage ich dir. Ein krankes gegen die Katze sein Gedicht. Ja, jawohl. Das magst du, Pumuckl. Ja, das mache ich. Ich will keine Katze im Haus. Auch keine kleine Katze. Die wird dann immer größer und größer und wächst und wächst und wächst und wächst und wächst mir über den Kopf. Ich lasse mir hier nichts über den Kopf wachsen. Vor allem kein Schleichtier mit Glusteraugen, das immer gestreichelt wird. Wart nur. Stinketier und Beinumschmeichler, Meister Eder, Lieblingsstreichler. Magst du noch so viel miauen? Ich werd dich zum Haus raushauen. Das ist ein Gedicht, das dichteste Gedicht meines Lebens. Während der Pumuckl mit gesträubten Haaren in der Werkstatt hin und her rannte, holte also Meister Eder einen Liter Milch und befestigte den Zettel an der Hauswand. Kann man Hund und Katze zusammengewöhnen, dachte er, dann muss man auch einen Kobold und eine Katze zusammengewöhnen können. Zurückgekehrt ging er mit der Milch gleich in die Küche. So, da Lamizi, jetzt wirst du gleich schlecken. Schau, was ich da hab. Milch, ja, das ist das Richtige für dich. Hast du für mich auch was mitgebracht? Natürlich, Milch. Das Milch, wenn ich das Katzengeschlecke höre, vergeht mir der ganze Appetit. Ah, da kann dir nicht viel vergehen. Schließlich hast du heute schon zweimal gefrühstückt, vor lauter Futterneid. Den Rest von dem Leberkäse hast du schon nicht mehr runtergebracht. Oder hast du ihn doch noch gegessen, weil er nicht mehr da ist? Was? Der Rest ist nicht mehr da? Nein. Ich habe ihn nicht gegessen. Ich habe ihn nicht gegessen. Ich habe ihn mir aufgehoben. Wo? Wo denn? Da, auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Auf dem Teller, der jetzt leer ist. Die Katze hat meinen Leberkäse gestohlen. Oh. Sie hat ihn weggefressen. Die Katze ist ein Dieb. Ein Dieb, jawohl. Du die Katze brauchst ist ein dich Dieb. Nicht so aufzuführen. Warum? Die Katze das ist ein Dieb. Das ist doch klar, dass eine hungrige Katze Fleisch frisst, das herumliegt. Ich habe es nicht herum, sondern auf meinen Teller gelegt. Aber. Sie ist auf den Tisch gesprungen. Auf den Tisch mit ihren schwarzen Pfoten und hat vom Teller gestohlen. Und jetzt habe ich kein Essen mehr. Ich werde genug. Verhungern. Nein. Und dir ist es ganz egal, wenn nur deine Katze recht dick und fett wird. Geh, Pumuckl. Wir haben ja noch genug zu essen. Es ist noch Hackfleisch da und... Oje, das Hackfleisch. Habe ich das jetzt in den Kühlschrank getan vorhin oder habe ich es in... Du hast es dort im Papier auf die Herdseite gelegt. Und das Papier ist noch da. Mhm. Nur das Papier. Und das liegt nicht mehr auf dem Herd, sondern auf dem Boden. Ja, sowas. Die Katz frisst ja für drei. Die Katze muss ja auch noch wachsen. Sie wird groß wie ein Tiger und dir alles wegfressen. Sie ist ein Fresser, ein Tiger und ein Dieb. Jawohl. Was heißt da Dieb? Die Katze ist eine Katze. Und gestohlen ist gestohlen. Wenn ich sowas täte... Das ist doch ein kleiner Unterschied zwischen dir und deiner Katze. Wenn du was wegnimmst, dann bin ich ein Kobold. Ja, aber einer, zu dem man sagen kann, das darfst du nicht. Und der das auch versteht. Wenn eine Katze was wegnimmt, dann sind wir schuld, weil wir es haben rumliegen lassen. Das verstehst du doch. Nein, das verstehe ich nicht. Warum nicht? Wenn eine Katze ist, dann ist auch ein Kobold ein Kobold. Und wenn du die Katze nicht schimpfen darfst, weil sie eine Katze ist, dann darfst du auch einen Kobold nicht schimpfen, weil er ein Kobold ist. Unsinn. Wieso? Das ist kein Unsinn, das ist Sinn. Jetzt hörst endlich auf. Echter Sinn. Du bist einfach unerträglich heute. So, aber die Katze ist erträglich. Sie stinkt und ist erträglich. Ach. Sie schleicht und ist erträglich. Sie stiehlt und ist erträglich. Aber ich, der Kobold, Nachfahre, der Klabauter, ich bin unerträglich. Ich bin beleidigt. Beleidigt, jawohl. Ich gehe. Dann geh. Weit weg von mir aus. Nein, nicht weit weg. Nur in die Werkstatt. Und dort bin ich ein Kobold. Jawohl, ein Kobold. Mit diesem finsteren Vorsatz rannte der Pumuckl in die Werkstatt und hüpfte dort aufgeregt von der Hobelbank auf die Kreissäge und von der Kreissäge auf den Bretterstapel. Aber wie ihr euch denken könnt, das genügte ihm keineswegs. Ich bin ein Kobold. Ein fürchterlicher Kobold. Wie bin ich denn gleich am allerfürchterlichsten? Am fürchterlichsten bin ich, wenn ich alles hinunterwerfe. Also zuerst mal die Nagelschachtel. Und dann den Hobel. Und darauf dann Hammer. So. Und die Zange. So, also das wäre jetzt mal das Erste. Und jetzt kommt, was tue ich denn jetzt noch gleich? Also, ich merke schon, ich bin fast gar nicht mehr gewöhnt, ein Kobold zu sein. Das muss anders werden, ganz anders. Also jetzt muss das Verstecken losgehen. Was verstecke ich denn jetzt gleich? Ja, die Schlüssel, das ist immer ärgerlich für einen Menschen, wenn er Schlüssel suchen muss. Wo sind denn die Schlüssel? Hallo, ihr dummen Schlüssel. Hallo, wo seid ihr denn? Hallo, Schlüssel. Also jetzt sind die Schlüssel. Halt, da steckt einer in der Werkstatttüre. So, weg damit. So. Und jetzt den Schlüssel schnell in mein Bett verstecken. Das war der Hammer. Oh, der wird sich ganz schrecklich ärgern. Was hat denn da gerade so gescheppert? So Verschiedenes. Verschiedenes? Also wenn eine Katze sein darf, dann darf ein Kobold auch ein Kobold sein. Ach so. Na ja. Mir liegt das alles gut auf dem Boden. Aber das ist ja doch nie gut auf dem Boden gelegen. Ich finde das praktisch. Was schon mal unten liegt, kann nimmer runterfallen. Aber du brauchst doch sicher den Hammer und die Zange. Ich brauch nur die Kreissäge. Und die hast nicht runterwerfen können. Ärgerst du dich überhaupt nicht? Ich? Nein. Das Runterwerfen, das ist einer von deinen ältesten und dümmsten Späßen. Wahrscheinlich hast du auch noch irgendwas versteckt. Ich nehme an, den Schlüssel. Denn mehr fällt dir ja nicht ein. Mir wäre schon noch mehr eingefallen, wenn du nicht gekommen wärst. Habe ich's also erraten. Und was wetten wir, dass du den Schlüssel in dein Bett versteckt hast? Nichts wetten wir. Da kann ich ja den Schlüssel wieder rausholen. Da ist er ja. Du bist abscheulich, du ärgerst dich nicht. Du hast nur noch die dumme Katze lieb, die stiehlt. Bei einer Katze weiß ich, dass sie nur nach ihrem Katzeninstinkt handelt. Aber von meinem Kobold habe ich immer gedacht, der könnte denken. War aber ein Irrtum. Ich kann aber denken. Das wirst du schon noch sehen. Da bin ich aber neugierig. Eins steht fest. Was steht eine fest? Katze kann genauso eine Schachtel mit Nägeln runterwerfen, aber wieder zusammenräumen, das kann sie nicht. Denk mal drüber nach, wenn du kannst. Ich muss jetzt zu einem Kunden. Wiedersehen, Pumuckl, wiedersehen. Auf Wieder... Oh, du wirst schon sehen. Alles wieder, alle Nägel wieder hinein. Alle Nägel hinein, so. Dummer Nagel, dumme Schraube, nochmal ein dummer Nagel, nochmal eine dumme Schraube. Ihr könnt nicht denken, hä? Im Gegensatz zu Kobolden, jawohl, die sind klug. Jawohl, klug. Und auch der Katze werde ich es zeigen, dass ich denken kann. Ich werde denken, wie ich sie fortjagen kann. Ach so, Meister Eder hat ja die Werkstatttür abgesperrt. Zu dumm. Dann muss ich noch schärfer denken, wie ich das Schleichetier loswerde. Mal sehen, was sie tut. Aha. Sie schläft. Sie liegt da und schläft, faul und voll gefressen. Hey, du! Du! Ja, blinzel nur mit einem von deinen grünen Schlitzaugen. Kannst ruhig deine Pfoten einringeln. Ich weiß auch so, dass sie schwarz sind. Schämst du dich denn gar nicht? Schlaf nicht, wenn ich mit dir rede! Wie wäre es eigentlich, wenn du hier zum Fenster hinausspringen würdest? Schau, ich mache es weit auf. Bitte. Bitte, dann spring doch mal schön. Ach, du willst nicht. Na, dann muss ich dir vielleicht einen kleinen Stoß geben. Fein gesprungen. Nur leider nicht auf das Fenster, Sims. Aber wart nur. Ich werde dich schon los. Wie wär's denn zum Beispiel mit dem Kohlenkasten? Da bist du gut aufgehoben. Ein bisschen schwarz wirst du werden. Das passt ja sehr gut zu deinen Pfoten. Wie gut, dass der Kasten kleine Räder unten dran hat. So, das hätten wir. Sie ist neugierig. Sie kommt her. Sie meint, dass da eine Maus drin ist. Das ist das Häuschen. Hörst du's? Feines Mäuschen hier. Hier. Ich hab sie gefangen. Ui, das ist ja fein gegangen. Die Katze ist jetzt eingefangen. Und keiner wird mehr bangen und nach der Katze verlangen. Ich kann nicht nur denken, ich kann sogar hinterher noch dichten. Jawohl. Der Pumuckl hat tatsächlich die kleine Katze in den Kohlenkasten gesperrt. Und da das Tier sehr vollgefressen war, hat es auch nicht weiter gemaunzt, sondern sich zusammengeringelt und den Schlaf der Satten geschlafen. Als der Meister Eder zurückkam, saß der Pumuckl wieder unten in der Werkstatt in seiner Schaukel. Die Schrauben und Nägel hatte er alle ordentlich in die Schachtel zurückbefördert. Ja, was sehe ich denn da? Du hast ja tatsächlich wieder all den Nägel. Also, Pumuckl, Du bist doch viel gescheiter als eine Katze. Ich habe einen Verstand, der ist so groß wie... Also er ist fast so groß, dass mein Kopf dafür zu klein ist. Das ist ja allerhand. Mhm. Und wie geht's denn der Katze? Warst du inzwischen schon bei ihr? Ich gehe doch zu keiner Katze. Du, da kommt eine Dame über den Hof. Das ist aber keine Kundin, die ich kenne. Grüß Gott. Sie wünschen? Hey, guten Tag. Ich suche nach einer kleinen weißen Katze, weiß mit zwei schwarzen Pfoten, die ist seit Tagen verschwunden. Meine Tochter ist untröstlich. Ist es vielleicht zufällig unsere? Weiß mit zwei schwarzen Pfoten? Ja. Das ist sie. Ach. Kommen Sie gleich in meine Küche. Das ist so ein Zufall, dass ich den Zettel gesehen habe. Ja, ja. Auch der Pumuckl rannte, um schnell noch die Katze aus der Kohlenkiste zu lassen. Aber es gelang ihm in der Eile nicht. Der Pumuckl konnte nur noch inbrünstig hoffen, dass die Katze sich selbst bemerkbar machen würde, damit der Meister Eder das verhasste Tier der Dame ausliefern konnte. Aber das Tier schlief fest. Der Meister Eder machte große Augen, als nirgendwo eine Katze zu sehen war. Gemeinsam mit der Dame fing er überall zu suchen an. Überall, nur nicht in dem Kohlenkasten. Zu guter Letzt nahm der Meister Eder an, dass die Katze zum Fenster hinausgesprungen sei, und er musste die Dame enttäuscht gehen lassen. Kopfschüttelnd stand der Meister Eder in der Werkstatt. Also sowas? Es geht mir nicht in den Kopf, dass die Katze zum Fenster raus ist. Pumuckl, hast du es denn auch nirgends entdeckt? Ich? Ich gehe und such noch mal. Kannst mir helfen? Schauen wir vorsichtshalber überall noch mal nach. Ja, das können wir ja tun. Vorsichtshalber, nicht? Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Katzen können sich ja überall hin verkriechen, an die seltsamsten Orte. Psst, sei still, ich höre was. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle. Sei still. Alle Vögel sind schon da. Die Katze ist da, da. Da, schau her. Horch, das kommt unterm Herd raus. Ja, da ist ja die Katze. Ja, sowas. Ja, da ist ja die Katze. Ja, sowas. Pumuckl, hast du die Katze da reingelockt? Ich? Leugne nicht. Es kann gar nicht anders sein. Also ich habe nur gedacht... Was hast du gedacht? Dass das kleine Tier in der Schublade verhungern soll? Nein, nur, dass sie weg sein soll. Aber da drin wäre sie doch verhungert. Das wollte ich nicht. Ich habe nur gedacht, weil ich doch denken kann. Was kannst du? Sechs leise sieben denken. Jetzt will ich dir was sagen. Die gefährlichsten sind die sich einbilden, sie könnten denken. Ja, ja. Aber sie können nur an sich denken und nie an die Folgen für die anderen. Die richten das meiste Unglück an. Die Dame hat mir ihre Adresse nicht gegeben und so müssen wir die Katze jetzt behalten. Du wirst das Tier jeden Tag füttern. Von deiner Wurst. Ich? Von meiner? Ich kann doch nichts dafür, dass ich Katzen nicht mag. Entweder du tust, was ich sage, oder ich habe mein letztes Wort mit dir geredet. Ich setz mich jetzt selbst in den Kohlenkasten. Schau nur, ich sitz schon drin. Du kannst jetzt ruhig zuschieben und mich einsperren. Ich will nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Komm, schieb zu. Fällt mir gar nicht ein. Herr Eder. Ja? Herr Eder, ich habe vergessen, Ihnen meine Adresse zu geben. Für den Fall, dass Sie die Katze zufällig irgendwo doch noch sehen. Ah, das ist gut, dass Sie noch mal kommen. Stellen Sie sich vor, die Katze muss irgendwie in den Kohlenkasten reingekommen sein. Ja, ja, da ist sie ja. Muschilein. Ach, da wird sich meine Ingrid aber freuen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Eder. Also, auf Wiedersehen, Herr Eder. Ja, Muschilein, da haben wir dich ja wieder. Auf Wiedersehen. Jetzt kann ich die Katze nicht mehr füttern. Ich hätte ihr schon was von meiner Wurst gegeben, bestimmt. Du hörst du mich denn nicht? Du, ich sitze immer noch im Kohlenkasten. Wenn du mich strafen willst, dann kannst du den Kasten immer noch zumachen. Du hast gesagt, dass du nur dann nicht mehr mit mir redest, wenn ich die Katze nicht füttere. Ich kann doch auch jetzt nicht meine Wurst einer Katze geben, die gar nicht mehr da ist. Komm raus. Ist ja alles noch mal gut gegangen. Komm her. Aber wie schaust du denn aus? Ui, meine Hände sind schwarz, schwarz wie Schwarz wie die Pfoten von der Katze. Das ist lustig, nicht? Ja, sehr lustig. Weißt du, wenn ich jetzt meine Pfoten nicht wasche, sondern schwarz lasse, hast du mich dann auch so lieb wie die Katze? Hau ab und wasch dir die Pfoten. Am Ende bleibt mir ja doch nichts anderes übrig, als dass ich dich mag. Du kleiner Teufel, du. Also, weißt du, ich wasche mir jetzt ganz schnell die Hände und dann schiebe ich den Kohlenkasten zu und wir machen ihn nie mehr auf. Nicht wahr? Und so zog wieder Friede ein bei Meister Eder und seinem Pumuckl. Der kleine Teufel aber schwor sich beim Händewaschen, dass er ein richtiger kleiner Engel werden wollte. Soweit Kobolde so etwas werden können, wenn sie möchten, dass man sie wieder lieb hat. Und dieser Vorsatz hat mindestens 3 Tage lang angehalten.